Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung.

Radio Kiepenkerl. Wir zahlen Ihre Rechnung. Jeden Tag. Mehrmals. Und jetzt zahlen wir auch Ihr Weihnachtsshopping. Auf Mallorca. Fliegen Sie mit Andreas Kramer und dem Radio Kiepenkerl Morgenteam zum Weihnachtsshopping nach Mallorca. Inklusive Flug, 4-Sterne-Hotel und Taschengeld zum Shoppen. Wir schenken Ihnen ein verlängertes Wochenende Weihnachtsshopping auf Mallorca. Registrieren Sie sich jetzt auf unserer Homepage. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Es war einmal ein Radkäppchen, das fuhr mit dem bösen Golf zur Radmutter. Du Golf, warum rutschst du denn so? Weil meine Reifen so alt sind. Und warum ist es so dunkel? Weil meine Lichter verbraucht sind. Du sag mal, muss die Scheibe so beschlagen sein? Der Innenraumfilter sitzt zu. Dann fahr doch mal zu 123. Da bekommst du alles auf einen Streich. Da kauft auch das tapfere Schrauberlein. 123 Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Linnertstraße 11 in Dülmen. Mega Spartage bei Finke. Gigantisch. Fantastische Angebote in allen Abteilungen. Dazu die kostenlose bis zu 72 Monatsfinanzierung. Und auch die Lieferung und Montage von Möbeln und Küchen ist kostenlos. Details unter finke.de. Finke im gigantischen Finke Center in Münster-Nienberge. Männermode hat jetzt ein Zuhause. Denim Factory in Südlohn. Die Denim Factory hat alles, was Frauen an echten Männern gefällt. Ein knallhartes Angebot und ein grenzenloses Sortiment. Nur abholen musst du es schon selbst. Denim Factory bei Hollard in Südlohn. Der Weg lohnt sich. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Präsentiert von 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. It's all solo en tu boca. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Zweimal klein Jan, klein Dennis um den Basketball. 14 Jahre alt und ein Haar im Sack. Aber die größten Klappen in der ganzen Stadt. Genetting in der Tasche, dauerhaft am Tacken. Yo, und TV Raps auf VHS-Kassetten. Deutschland vertraut, die Charts waren Schrott. Aber NWA und PE waren Gott. Auf einer Party haben wir Martin getroffen. Er rappte Easy E und hat Campari gesoffen. Die Chemie stimmt, wir gründeten eine Band mit einem Tape, Deck, einem Zettel und einem Stift und Talent. Rap für Beats und Texte mit einer Aussage. Der Flow mies, doch die Shows waren ein Ausrang. Braucht nur noch ein Auto und jemanden, der scratcht. Dann kam DJ Matt und alles war perfekt. Wir waren Zeuge wie ein Diner auf coole Holzscheiße. Lustig von der Küste. In Turnschuhen und Spitze. Denn die Füchse von der Elbe wollen raus aus der Kante. Hatten kein Ziel, aber fuhren los. Große Beats, kein Studios. Ja genau, Digga, damals, als es keinen Schwanz kannte, ergriffen wir die Chance. Und die Schanze, die ersten Demos klangen wie die ersten Demos, Und das florarote Viertel, es brannte. Hip-Hop und Rap, Digga, waren noch nicht Trendwörter, sondern Fremdwörter, Sets unter Specs-Lesern. Denn damals gab es keine Jewels, nur ein paar Crews mit dicken Samplern auf den Gepäckträgern. Und wir radelten von Proberaum zu Proberaum. Kein großes Studio, doch dafür einen großen Traum. Die Noten wurden schlechter, die Texte besser. Echt Hammer, echt Mama, ich werd Rapper. Und so fuhren wir paar Stündchen weiter auf die Jams über Braunschweig nach München. Keine Gage, um sie auf den Kopf zu hauen. Stattdessen Maxis verkaufen aus dem Kofferraum. Wir waren Zeuge wie ein Kleiner auf coole Hochscheiße. Losflug von der Küste in Turnschuhen an Spitze. Und die Geschichte geht noch weiter, doch ich muss aufhören leider. Und hab ich durch Manager, mein ich gerade, yo. All the story, die ist viel zu lang fürs Radio. Das ist mehr Abwechslung. Up with it, girl, rock with it, girl. See you on the beat, girl, with the bang bang. Bounce with it, girl, dance with it, girl. Get with it, girl, with the bang bang. Come on, come on. fire burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Got Salento on repeat. But if you think you're gonna get away from me, better change your mind. The Henny got me feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold. Goodbye, we can make our way outside. If they think they're gonna stop you coming with me, better change their minds. The Henny got us feeling right. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy. Turn me on, turn me on. Let me jam you. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. wrong. Baby, when we were young, there was nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Ooh, that's what I hear when you're by my side. Und die besten Hits von heute, der Radio.